spürst du die Euphorie, wenn wir durch die Häuser ziehen. Dein Lächeln leuchtet wie die Sonne in Berlin. Alles auf Anfang, wer lacht mich da an? Unter der Sonne Berlins im blauen Trabantfahren. Ein echt geiler Tag, ich mach heute mal meinen Kopf frei, lehn mich zurück, bau ihn an, denn ich hab mein Ort bald. Dauergrinsen im Gesicht, heute bin ich Optimist. LSD in der Spree und dazu ein Sonnenstich. Und im Rausch rapp ich auch mal mit Straßenmusikanten. Kids, die sich bedanken unter den Passanten. Verstrahlte Menschen, die seit Samstag dancen, kommen aus dem Club raus und sehen die Welt am Glänzen. Später sagt jemand zu mir, mir geht's gut, wie geht's dir? Art hier, Digga, was machst du denn hier? Ich hol mein Bags mit dem Bollerwagen, auch an schönen Sonntagen. Ich hab die Sonne im Schlepptau, kannst ja mal Frau Holle fragen. Ewig nicht hier sehen, konnt die eh nicht verstehen. Weil das Winter, das werden wir eh nicht erleben. Spürst du die Euphorie, wenn wir durch die Häuser ziehen? Dein Lächeln leuchtet wie die Sonne in Berlin. Nice, nice, nice. Die Sonne macht mein Style tight. Die Olle macht mein Teil geil. Ne tolle Kraft. High beim Rhyme. Oh. Nice, nice, nice. Die Sonne macht mein Style tight. Die Olle macht mein Teil geil. Ne tolle Kraft. High beim Rhyme. Jetzt kommt der Part 2, wir schreiben Schlagzeilen. Pack was auf den Grill, du kannst heute mit am Start sein. Aber bloß kein Tofu, wir brauchen totes Tier. Ich werd von diesen Hipster-Öko-Freaks provoziert. Schieb den Kinderwagen durch den Görlitzer Park. Alle 2 Meter ein Neger, ey, brauchst du Gras? Mit dem Ball am Fuß bin ich zu brutal. Auf dem Feld Fallrückzieher, Flugkopfball. Zack, angenommen und dann Pass zurück. Der Torwart hat Glück, denn er ist abgezischt. Ich reit mit Palmwedel auf nem alten Esel durchs Brandenburger Tor und verführe alte Mädels. Ich bin mein Ditschiri, du passt zum Straßenchor. Und Bitches denken nur, was denn das für ein Rohr? Cartoon und ich normal in den Straßen am Kämpfen. Doch heute Abend füttern wir im Park die Enten. Spürst du die Euphorie, wenn wir durch die Häuser ziehen? Dein Lächeln leuchtet wie die Sonne in Berlin. Nice, nice, nice. Die Sonne macht mein Style tight. Die Olle macht mein Teil geil. Ne tolle Kraft. High beim Rhyme. Oh. Nice, nice, nice. Die Sonne macht mein Style tight. Die Olle macht mein Teil geil. Ne tolle Kraft. High beim Rhyme. Oh. Atir und Cartoon, wir machen jetzt einen Schuh. Night Shorts.